Hallo Christoph. Hallo. Grüße dich. Thomas. Wir sitzen ja hier mal wieder zusammen im Vorfeld des Festivals und diesmal nicht im Ratibor, sondern wir sitzen in Oslo, um genau zu sein, im Café Oslo. Und wollen ein bisschen über das Festival quatschen, was liegt so an. Wir haben guten Kaffee, also wenn ihr es hier klappern hört, das sind unsere Tassen. Ja, sehr lecker. Berlin-Mitte, ne? Macht guten Kaffee. Ja, ja, schon. Absolut, das ist ein ich habe gerade, als ich angekommen bin, gesagt, das ist eine Parodie auf einen Mitte-Kaffee. Bärtige Nerds, die Englisch sprechen. Genau, das ist ja international, das geht ja auch im Festival. Also von daher passt es doch ganz gut. Festival ist 2 Wochen noch, ne? Dann geht's los. Ja, nicht mal mehr. Nicht mal mehr 2 Wochen. Ja. Und dieses Jahr, das Festival, hat das eigentlich ein Gesamtmotto, außer Impro Without Borders? Ja, das Border Limits Liberty. Ah, genau, das ist dieses zerbrochene Logo, ne, was hier von auf eurem Flyer ist. Ja. Und Flüchtlingskrise auch im Impro-Festival, das ist sozusagen bei euch jetzt Thema. Ja. Bist du bisher zufrieden mit dem, was bisher gelaufen ist und was jetzt kommen wird? Also, ich fange mal an, womit ich zufrieden bin. Ja. Wir haben vor einem Jahr ungefähr die internationale Impro-Gemeinde aufgefordert, an einem Tag Impro zu spielen und das Geld, den Erlös, einer Flüchtlingsorganisation zu spenden. Den Appell haben wir sozusagen damals, vor einem Jahr, man kann sich es kaum noch vorstellen, die Zeiten waren damals tatsächlich noch ein bisschen anders. Es waren nicht diese großen Zahlen von Menschen, die nach Europa und in unser Land gekommen sind, sondern es war damals, stand viel mehr im Vordergrund die Tragödien, die auf dem Meer passiert sind. Wir haben damals eine sehr, sehr starke Resonanz bekommen, weltweit. Wir haben das halt über entsprechende Verteiler weltweit bekannt gemacht, dass wir diesen Tag machen wollen und haben damals schon weltweit viel Interesse signalisiert bekommen. Und das ist jetzt so, der Stand der Dinge ist, sagen wir mal, so gut. Wir haben ungefähr jetzt 65 verschiedene Gruppen international, die sich an diesem Tag beteiligen, was uns freut. Wir haben so ein bisschen gehofft, dass wir die dreistellige Zahl knacken. Vielleicht kommt es auch noch in den letzten Tagen. Glaube ich zwar nicht, aber ich bin erstmal damit zufrieden. Es ist ganz erstaunlich, wer dabei ist. Es ist natürlich viel Deutschland. Es ist viel Europa, aber viel Asien, China zum Beispiel. Eine Gruppe, die wir überhaupt von deren Existenz wir natürlich nichts wussten. Hongkong, viel Australien, USA, Kanada. Leider keine Gruppe aus Afrika und auch, was jetzt nicht so überraschend ist, weil die Szene ja da nicht so groß ist, aber auch keine Gruppe aus Südamerika und Lateinamerika. Das ist für uns ein bisschen überraschend, weil da doch die Kontakte recht gut sind hin. Habe ich keine genaue Erklärung dafür. Jedenfalls sind wir zufrieden mit dem Stand der Dinge und vielleicht für die, die das nicht wissen, es geht dann an dem Abend darum, dass man mit dem Bewusstsein spielt, wir machen Impro und was wir ganz, ganz kleinen Beitrag, den wir leisten können, um den Menschen zu helfen, die weltweit auf der Flucht sind, ist, dass wir mit dem Bewusstsein spielen, wir spenden das Geld heute Abend an eine Organisation, die sich um Flüchtlinge kümmert. Und hier in Berlin werden wir den Erlös der 6 Vorstellungen, die wir im Rahmen des Festivals machen, zu gleichen Teilen an Pro Asyl und an Asyl in der Kirche spenden. Asyl in der Kirche, mit denen haben wir im Vorfeld sehr guten Kontakt geschlossen. Kooperationen, jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber die waren gleich sehr offen und sehr interessiert. Und die Feride, die dort im Büro arbeitet, war gleich sehr begeistert und hat uns den Kontakt auch vermittelt zu 2 Orten, an denen wir dann auch während des Festivals zum ersten Mal sind, nämlich am 12. März im Rahmen dieses Improv Without Borders sind wir in der Baptistengemeinde in Schöneberg. Und eine Woche später, am 19.03., sind wir in der Flüchtlingskirche in der Wassertorstraße. Und da schlage ich dann sozusagen auch gleich den Link zum Festival. Dieses Improv Without Borders ist die große Eröffnungsveranstaltung von unserer Seite für unser Festival. Und das Festival, wie ich eingangs gesagt habe, hat das Motto Borders Limits Liberty. Ein Schwerpunkt des Festivals dass wir uns eben auch thematisch beschäftigen mit dem Thema Flucht, mit dem Thema Grenzen, aber auch mit dem Thema Begrenzungen, ja, also eigene Grenzen. Es geht auch ins Persönliche rein, weil wir das nicht so eng fassen wollten, dass wir nur uns ganz stark auf diese, auf das Thema unserer Tage konzentrieren, sondern eben auch es persönlich nehmen. Das ist ja das alte Ding in der Impro. Ich glaube immer dann, wenn man beim Improvisieren sehr persönlich wird und auch an die eigenen Grenzen geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es ja schon Überschneidungen so. Und das werden einige Shows während des Festivals ausloten und zum Thema haben. Und um jetzt darauf zurückzukommen, Flüchtlingskirche beispielsweise ist vielleicht die Veranstaltung, die am nächsten an den Flüchtlingen dran ist. Da kooperieren wir mit den Verantwortlichen von der Flüchtlingskirche und werden da um 19 Uhr am Samstag, den 19. Eine Show machen, die wirklich, deswegen heißt es auch Just Improv, die wirklich ganz, ganz doll aus dem Moment entstehen soll. Es werden dann wahrscheinlich Games gemacht und so. Also da steht dann wahrscheinlich nicht so sehr die Themen Flucht und Flüchtlinge im Vordergrund, sondern einfach mal für Menschen, die wahrscheinlich noch nie Impro gesehen haben, eine Impro-Show, wie man sie halt spielt vor Menschen, die jetzt nicht so erfahren sind. Improvisationstheater. Guck. Aber dieser Samstag an dem 12. Sozusagen, da gibt es ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Shows über ganz Berlin verteilt. Ja. Bühnenrausch ist dabei, das Englische Theater ist dabei, Grüne Salon, Volksbühne, Uferfabrik. Also man kann wirklich Nord, Süd, Ost, West. Ja. Die Frage ist die, gibt es da eine inhaltliche Vorgabe für die Leute, die da mitspielen? Oder ist da, kann da jeder machen, was er will im Endeffekt? Nein, also die Verantwortlichen für diese, also da wird der Cast aufgeteilt halt an diese 6 Orte. Es gibt von den Gorillas 3, die verantwortlich sind für 3 Shows oder 4. Und Lee wird für eine Show, Lee White wird für eine Show verantwortlich sein und Randy Dixon. Das heißt, wir haben also 6 Verantwortliche und die werden das Thema Flucht und Begrenzung und Grenzen in ihren Impros drin haben. Jeder und jede der Verantwortlichen hat sein eigenes oder ihr eigenes Konzept, was ich im Detail auch nicht kenne. Es soll aber thematisch darum gehen. Natürlich ist immer ein bisschen die Falle oder die Gefahr, dass es zu eng oder zu dicht am Thema ist und eventuell zu ernst wird oder zu heavy, weiß ich nicht. Aber die Gefahr sind wir uns bewusst und setzen uns der aus. Und was noch das Verbindende sein wird an diesem Abend, ist, dass wir die Gruppen, die international dabei sind, aufgefordert haben, auf unserer Website einen Vorschlag zu machen. Also eine sehr einfache Idee zu sagen, okay, jeder macht einen Vorschlag. Da haben wir nachher im besten Falle so und so viel, 60 Vorschläge. Die sind leider ein bisschen lahm, die Kollegen weltweit, und posten nichts, schreiben nichts. Achso, ich dachte, die Vorschläge sind nein, da. Nein, nicht die Vorschläge. Aber wie es ja, weißt du, ja manchmal das Organisatorische. Ja, ja. Naja, wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt, aber auch wenn wir nur eine Liste von 15 Vorschlägen haben, dann werden wir mit den Vorschlägen halt arbeiten. Das soll das Verbinden auch weltweit sein, dass wir sagen, okay, alle arbeiten mit diesen Vorschlägen, wie auch immer. Also es kann ein Konzept in der Stadt XY so aussehen, dass man sagt, wir machen eine Show nur mit diesen Vorschlägen, die international sind. Oder wir machen nur einen Vorschlag oder wir machen eine ganze Langform über den Vorschlag. Wie auch immer. Ja? Das bleibt jedem überlassen. Aber es wird auf jeden Fall gespendet. Das heißt, wer da ins Theater geht, der tut auch was Gutes. So ist es, ja. Und aber davor gibt es noch den Prolog. Ihr fangt sozusagen noch einen Tag vor dem Anfang an. Ja. Also noch anfangen bisher. Ja. Was wird das? Das ist einfach großes Hallo sagen. So ist es. Ja. Großes Hallo sagen. Im Rathieber, wenn man jetzt die letzten Jahre, also wenn man 2 oder 3 Jahre lang im Theater am Kudamm, dann waren wir ja letztes Jahr diese 3 verschiedenen Orte in Kreuzberg gemacht. Und dadurch, dass wir halt diesen großen Improv Without Borders Tag haben, am 12. März, haben wir uns gesagt, wir machen wirklich eine Art Prolog im Rathieber Theater, was nicht so sehr jetzt einen Eröffnungsshow-Charakter hat. Das ist schon ein bisschen vergleichbar, aber ich glaube, das Schöne da wird sein, dass man fast alle, die kommen, sehen wird auf der Bühne. Also 1, 2 sind noch nicht da, oder 2, 3 sind noch nicht da, weil die das nicht anders einrichten konnten. Teilweise kommen die erst Samstag oder Freitagabend. Aber es sind, glaube ich, von den Gästen, die wir haben, alle außer 3 werden anwesend sein bei dem Prolog. Und das ist natürlich toll. Wir werden dann mit den Gorillas zusammen, glaube ich, 21, 22 sein auf der Bühne und werden den Cast in 3 Drittel aufteilen. Das habe ich vor, auch erst auf der Bühne zu machen. Wirklich nichts, gar nichts vorher, sondern irgendwie eine Aufteilung zu finden, dass es drei Drittel gibt. Und ich werde mir aber, ich habe überlegt, ich werde eine Liste machen von Sachen, die ich mir wünsche. Und werde die an die Tafel schreiben und jeder kann sich einen Vorschlag raus. Ja. Das heißt also, wer sehen will, wer alles da ist und die Woche über spielt, soll zum Prolog kommen. Also tatsächlich so der Auftakt, die Vorstellung für alles. Absolut. Okay. Also das ist natürlich für, sag mal, für Festival-Experten oder für Menschen, die sagen, ich will mir erstmal die Kollegen angucken, wen will ich denn weitersehen? Ja? Ist es natürlich schön. Ja? Wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein konkretes Beispiel, Rama, die Kollegin aus Australien, die wird am Samstag, den 19., also eine Woche danach, Wishing Tree machen, eine Langform von, wie sie entwickelt hat. Und wer jetzt Rama noch nicht kennt, hat zum Beispiel die Möglichkeit, Rama, die ich für eine außergewöhnlich tolle Kollegin halte, an dem Freitag zu sehen und dann zu sagen, die möchte ich aber jetzt nochmal mit ihrem Format. Wir machen das ja hier, um ein bisschen zu helfen, sozusagen sich zwischen all den Shows zu entscheiden. Ja. Lass uns doch mal die Woche durchgehen. Also klar, Freitag, Prolog ist ein Muss, um zu sehen, wer da ist. Ja. Hat man das Festival-Ensemble mal gesehen. Ja. Samstag ist Improv Without Borders da, sozusagen. Weiß man, wer wo ist? Also weiß man, wo Lee seine Show haben wird? Weiß man, wo Randy? Kann man das irgendwo nachgucken? Also es gibt diese Besetzung schon. Wir sind ja traditionell so, dass wir diese Casts eigentlich aus bestimmten Gründen nicht bekannt geben. Eigentlich aus zwei Gründen, weil wir dieses Personifizierte, einerseits, ich kann es verstehen, dass man wissen will, wo sind die, andererseits ändert sich das auch dann oft noch. Mhm. Weißt du, dann kommen Leute und sagen, ich habe doch jetzt aber, ich denke nochmal drüber nach, ob wir das irgendwie spielen. Ja, nur ich glaube halt natürlich, dass die Leute sagen wollen, ich würde gerne eine Show sehen, da und da, oder vielleicht, also dass man, ich weiß es nicht, es war eine Frage. Und wir können es ja auch veröffentlichen bei uns. Aber also, wir machen das. Also lass es uns doch jetzt, ist doch schön, wenn man Entscheidungen trifft. Wir werden das einfach mal machen. Für den Samstag aber nur. Das für den Samstag. Aber für den Samstag. Thomas, vielen Dank für die gute Idee. Es gefällt mir eigentlich. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil dann können die Leute auch sagen, ich gucke mir an, was Brandy macht daraus oder was Lieber oder was, weiß ich nicht, wer von euch das macht, was du an dem Samstag machst. Ich mache natürlich, ich mache keiner extra, weil ich muss am Nachmittag mich hinsetzen und den Plan machen. So. Weil, um das mal zu erzählen, wie das überhaupt funktioniert, das ist vielleicht wir machen das jetzt schon seit vielen Jahren so, dass wir am Samstag treffen, Samstagmittag, das Opening Meeting, und dann werden dem Cast alle Shows vorgestellt. Ja? Der Cast für den Samstagabend steht fest, aber für alle anderen Shows, wo es offen ist, wer spielt, tragen sich die Kollegen ein in eine Liste. Wir teilen also eine Liste und sagen, ihr könnt ankreuzen, welche Shows ihr spielen wollt. Ja? Dann habe ich nachher, ich habe dann 25 Zettel, wo die Leute Kreuze gemacht haben, wo sie spielen wollen. Und dann sitze ich immer traditionell beim Inder in der Schlesischen Straße. Drei, vier Stunden dauert es und gucke alle nach ab. Vielleicht zwei, drei Stunden. Und gucke, wie teile ich den Cast ein für die gesamte weitere Woche. Und dann drucke ich es aus und dann kriegen das die Kollegen am Samstag. Ich mache die Dispo. Am Samstagnachmittag. Und, das Warum ist, nicht früher? Warum machst du das nicht früher? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich es ganz wichtig finde, dass die Kolleginnen und Kollegen, die nach Berlin kommen, das selber bestimmen können. Ja? Und es ist logistisch ein völliger Irrsinn, das vorher zu machen, weil das machen sowieso dann nur die Hälfte, weil die, weißt du, wie Künstler sind, so, ne? Die vergessen es dann oder wollen es nicht und so. Und es ist auf der anderen Seite natürlich auch viel schöner, wenn man erst die Shows vorstellt und wenn man in einer Gruppe sitzt und sagt, okay, der und der Verantwortliche, sagt mal bitte, wie die Show aussieht. Ne? Und dann können die Leute sagen, das ist interessant, das interessiert mich total. Das finde ich jetzt nicht so spannend und so, und dann tragen die sich an, und es geht eigentlich immer ganz gut auf. Ja, es gibt mal so Highlights, wo ich dann sage, ihr könnt jetzt leider nicht alle die in die Show spielen. Ja. Aber das ist glaube ich, eine ganz schöne Sache. Früher haben wir das mehr während des Festivals, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr richtig, wie es war, da haben wir das teilweise so tageweise gemacht, das hat sich aber nicht bewährt. Und jetzt mache ich das alles Samstagnachmittag und dann kriegen die Kollegen halt die Dispo in die Hand. Aber halt für diesen Samstag, weil es da... weil da auch die Kollegen, die es vorbereiten wissen wollten, wir sind ungefähr dabei, dass das sozusagen gesetzt ist. Ich will noch ein PS zu Improv Without Borders, zwei PS sagen. Erste PS ist, dass ich mich sehr gefreut habe, dass auch aus Berlin Gruppen dabei sind. Ja. Die habe ich jetzt nicht alle auf dem Schirm. Ich will auch niemanden vergessen, deswegen sage ich jetzt. Wir haben es aber gepostet jetzt vor ein paar Tagen. Genau. Es sind noch drei oder vier weitere Bühnen, die dabei sind. Das finde ich total schön. Und das Zweite ist, dass, dass ich mich sehr gefreut habe über die Unterstützung von Freibild, die gleich gesagt haben, sie sind dabei und wollen auch, die habe ich dann auch eingeladen in diesen Cast, den Öffnungscast sozusagen, weil die ja auch fest die Uferfabrik spielen und so. Und so haben, sind jetzt drei oder vier Kollegen und Kolleginnen von Freiwill dabei und werden den Festivalcast für den Samstag unterstützen. Das war mir jetzt noch ein Anliegen, das zu sagen. Ja, es ist ganz schön viel los an dem Samstag. Es gehen die Musiker aus, ne? Hab's schon gehört. Das ist wahr. Ja, das, auch die Ressourcen in Berlin sind endlich. Okay, also Impro Borders wird hier eine große Aktion in Berlin. Ja. Ne? Genau, schauen wir mal weiter. Dann kommt der Sonntag. Gibt's da gibt es die Games-Shows im Bühnenrausch wieder. Ja. Das ist auch immer ganz beliebt, die Women's-Show, also im Schlot. Und Who Are You? Who Are You? Was ist Who Are You? Who Are You ist ein Format von Lee. Da ist er verantwortlich für. Und also Lee White von Lee White, Fans. Genau. Ja. Und er wird es hosten, wie es so schön heißt. Und ich weiß nicht mehr über die Show, als dass es mit persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen von den Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind, spielt. Aber das erklärt sich ja dann relativ von selber. Aber ich glaube, viel mehr muss man, glaube ich, auch nicht sagen. Aber das geht um die Spieler, nicht um das Publikum. Richtig. Das Publikum Spieler, es geht nicht die Frage nach dem Publikum, sondern nach dem Spiel. Richtig. Okay. Dann geht es weiter Montag, Place to Be, das ist sozusagen eins dieser Formate, richtig, was da mit reinspielt. Ja. Das gibt es auch Dienstag nochmal. Was ist A Place to Be? Also, das ist das bisschen so das inhaltliche Herzstück des Festivals. Und dafür verantwortlich sind Thomas von den Gorillas und vor allem Lucien aus Beirut. Die beiden Kolleginnen und Kollegen aus Beirut waren schon da, Lucien und Farah, vor 2 Jahren. Es war sehr toll mit denen und auch sehr bewegend, was die so erzählt haben, weil wir da doch das erste Mal mit Menschen und Kolleginnen und Kollegen in Kontakt gekommen sind, für die Impro machen nicht selbstverständlich ist, weil in Beirut herrscht Zensur und man kann nicht einfach so auftreten. Und das ist dann schon nochmal was anderes, wenn man sowas abstrakt hört, als wenn man dann mit Menschen in Kontakt kommt, die davon berichten. Ja. Und die beiden haben uns zwei weitere Kollegen aus der Region mitgebracht, nämlich einen Kollegen aus Algerien und einen aus Syrien. Und die vier, aber ich glaube ein bisschen unter Federführung von Lucien, sind verantwortlich für dieses Format A Place to Be, was sich beschäftigen wird mit dem Festivalthema Borders, Limits, Liberty, das heißt mit dem Thema Grenzen, Begrenzung, Zensur, so. Und ich glaube, von der Struktur wird die Show eher leicht werden, weil das Thema schon so heavy ist. Ja. Ich kenne das genaue Konzept jetzt noch nicht genau. Es geht, glaube ich, so ein bisschen in Richtung Superszene. Ja. Und ich finde die Überlegung eigentlich nicht schlecht zu sagen, okay, wenn die Inhalte schon schwer sind, müssen wir gucken, wo kriegen wir ein bisschen auch Unterhaltung rein. Ja, so. Also das ist ja, wir haben ja dann immer so ein, letztes Mal waren es die Hoffmanns, diesmal ist es das, wo der gesamte Cast dann 2 Tage zusammenkommt, zusammen trainiert und Workshop macht. Und am Abend gibt es dann, an 3 Abenden gibt es dann diese Show, A Place to Be, Montag, Dienstag und Donnerstag und der Cast wird halt aufgeteilt in 3 Drittel und wird dieses Format zeigen. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Kann leider keine der Shows sehen, das ist so ein bisschen schade, aber lasse mir erzählen, wie es war. Klingt auf jeden Fall extrem spannend. Ja, ja. Parallel am Montag dazu gibt es noch wieder das Format, was Billa mit Workshop-Teilnehmern arbeitet. Genau. Weiß man schon? Nein. Weiß ich nicht. Du musst ein bisschen investigativen Journalismus hier vortäuschen. Nee, ich weiß es echt nicht. Und ich glaube, die haben auch noch ein Wochenende vor sich. Ja. Ich weiß nicht, wie das Format sein wird. Nein, ich kann nur sagen, leider, nein, ich weiß es nicht. Experiment. Ja, natürlich. Ja. Dann Dienstag wieder Place to Be, ja, haben wir schon gesagt. Und dann, wie spricht man es aus? Carasses? Ich hoffe. Carasses. Ich kannte das. Carasses. Carasses. Jetzt bist du gefragt, um das zu übersetzen. Aber du blätterst im Heft. Weil nee, ich habe das Wort in meinem Leben noch nicht gehört. Ich habe es auch ein seltenes Wort. Ich habe es auch ehrlich gesagt geschaut und habe es nicht so richtig zu. Wieso? Meine Damen und Herren, Thomas Jeckel blättert im Heft. Und jetzt findet die Überschrift hilflos. Aber guck mal, Thomas, es ist doch chronologisch geordnet. Du bist doch einfach nur beim Dienstag bleiben. Weißt du? A place to be. Ja, jetzt nächste Seite, ja, meine Damen und Herren. Seite 12, ist kurz davor. Das Format Men's Show. Ja, und jetzt. Sagt er. Ah, okay. Ist es englisch überschrieben im Übersichtsprogramm? Tricky, und oder? Dann deutsch. Okay, das ist die Show von Ben Hartwig und Alfredo Gili. Ja. Ja. Jetzt sag aber auch noch den deutschen Titel. Genau. Streicheleinheiten. Ja, Streicheleinheiten. Ja, hatte ich ein Stück von sogar schon gesehen auf einem anderen Festival. Wirklich? Ja, dann aber erzähl mal, wie war ich denn? Wir müssen jetzt hier aufstehen. Leute in die Geheimen. Jemand hat einen Laptop aus einem Holzverschlag geholt. Also ich kann nicht wirklich, ich kann nur sagen, dass die Leute, die es gesehen haben, sehr begeistert waren. Wir haben kurz danach gespielt und leider nicht viel davon gesehen. Mhm. Aber es ist, also die beiden passen sehr gut zusammen und wie ich finde, auch spielen gut zusammen. Mhm. Und haben eben, also Alfredo, der ja eigentlich Musiker ist, hat sich da eben auch auf die Bühne getraut und mit Ben zusammen gespielt. Und die Leute waren sehr begeistert. Also ich glaube, ich kann das jetzt mal so empfehlen. Sehr gut. Sozusagen von den Publikumsreaktionen aus. Weil ich natürlich ehrlicherweise sagen muss, ich habe es noch nie gesehen. Aber so ist es halt, wenn man kann nicht alles sehen und du kommst, glaube ich, fast mehr rum als ich. Ja, man versucht es. Und da Gilly aber wirklich so er hat ja quasi eine Wildcard inzwischen bei uns beim Festival, weil er wirklich so ein unterstützender Kollege ist. Und dann hat er gesagt, wollen wir nicht mal, wie wäre es denn mal mit dem Format? Und ich sage, klar, bring doch ein Format mit, ist doch schön. Und dazwischen klemmt am Dienstag die Men's Show. Ja, warum eine Männershow? Weil die so geil war beim letzten Mal. Okay. Wir haben die ja vor 10 Jahren das letzte Mal gespielt und dann letztes Jahr wieder. Und diese Männershow, also da hab ich ja das Publikum nicht ganz verstanden letztes Mal. Das war die schlechtest besuchteste Show im Mehringhof. Mhm. Ja, da waren irgendwie nur 60 oder 70 Leute. Aber die sind ausgetickt, weil sie so geil waren. Wieso Männershow? Weil es, weil letztes Mal waren dabei, ich versuche es nochmal rauszukriegen, Lee, Pepe, Marco, ich krieg's nicht mehr zusammen, lass nochmal. Tim Uwe, glaube ich. Okay. Also es waren jedenfalls 5 Männer. Und das Tolle war, es ist echt eine andere Energie auf der Bühne. Ja. Okay. Und wenn Männer mit dem Bewusstsein spielen, wir spielen hier Männer, also wir spielen Männer, die Männer spielen, das war meine Lieblingsshow beim letzten Festival. Ich habe die moderiert und habe so schallend gelacht auf der Bühne. Weil das Tolle ist, sie sind ja so großartige Kollegen, dass sie beides machen können. Sie können sich über sich lustig machen, aber sie können auch wahrhaft Männer spielen. Also Szenen, wo halt Männer die Hosen runterlassen im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht im wahrsten, stimmt gar nicht, im übertragenen Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne natürlich nicht, im übertragenen Sinne. Und da waren Szenen dabei, die waren echt dermaßen toll. Ich erinnere mich vor allen Dingen an eine Szene, wo ich stelle dann so immer stell sie vor bestimmte Aufgaben und habe gesagt, jetzt alle mal Frauen spielen. Und das war so, so witzig. Ja, also es gibt einfach, wie soll ich sagen, so, es ist natürlich was ganz Einfaches, Männer, die Frauen spielen. Aber wenn man dann Kollegen, die so eine hohe Virtuosität haben im Spiel und die halt dann nicht Tunden spielen und die nicht nur Klischees spielen, sondern die wahrhaft Frauen spielen, es war für mich ein Fest, ein Impro-Fest. Und es gibt ja diese Momente, wo ich dann auf der Bühne bin und denke, ja, dafür mache ich das Festival. Und das war so ein Moment. Ja? Und also das gesagt, gleich nochmal. Ja, natürlich. Ja, klar. Okay. Eine lange Antwort auf deine Frage. Ja, sehr. Und also das, es war, it was fun, wie der Nordamerikaner sagen würde. Das sagt er ja immer, aber da kann ich sagen, ja, es war echt der größte Spaß. Und wie gesagt, ich dachte, Ich dachte, das wird richtig voll, das war es nicht. Und wir haben angefangen mit Bier trinken auf der Bühne und so. Diese ganzen haben richtig, die haben richtig die Sau rausgelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass bei anderen Formaten ist es ja da manchmal so, ja, man ist so, man hat diese Deckelung und diese, weil wir ja auch ausprobieren wollen. Na, aber da konnten sie richtig die Sau rauslassen. Freue ich mich mit am meisten drauf. Gut. Gehen wir auf den Mittwoch. The Freedom Game. Ja. Das ist wieder Festival-Content, ja. Sozusagen, oder Cam. Ja. Ein Format, was ich Rudi Bredel von den Gorillas erdacht hat. Auch hier kann ich nur das wiedergeben, was er bisher mir erzählt hat. Es geht da um Grenzen, aber um Grenzen des, also ein bisschen die Metaebene, nämlich um Grenzen beim Improvisieren. Das heißt, wie viel Freiheit verträgt man beim Improvisieren? Ist es besser, sich selber zu begrenzen, oder ist es besser, ganz frei zu sein? Das ist ein richtiges Experiment. Ja? Aber für Impro-Spieler sozusagen ein Must-See? Oder würdest du sagen, wer Impro spielt, sollte sich das anschauen? Also ich glaube, wer Lust hat, eine Show zu sehen, wo man nicht weiß, wie es wird, überhaupt nichts weiß. Und dazu ist ja das Festival auch da. Einerseits sowas wie Männershow, wo man weiß, es wird ein großer Spaß. Und beim Freedom Game finde ich es toll, dass Rudi sowas vorgeschlagen hat, dass er Lust auf sowas hat. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, wo das, in welche Richtung das geht. Es kann auch sein, dass er zum Beispiel sagt, ja, wir haben keine Zeitbegrenzung, wir gucken mal, wie lange es geht oder so. Ja. Es ist ein tolles Thema. Er kommt ja aus der Musik, ne? Er kommt aus der Musik und ich glaube auch aus dem Jazz sehr stark. Ich denke, er wird ja auch nochmal, also das ist, glaube ich, ganz interessant, er wird sehr musikalisch auch denken. Ja. Also ich glaube, für Impro-Spieler, für sehr Erfahrene, die sagen, ich will mal richtig wieder was wagen beim Festival, ist das die Show, die man sich angucken sollte. Weil ich sag mal, die anderen Parallelshows sind ja doch eher feste Bänke, würde ich so sagen. Also, ja. La Triviata, ja. Die improvisierte Oper, ja. Habe ich zwei von gesehen, waren beide hervorragend. Leute, die wirklich Opern singen können, machen eine improvisierte Oper. Braucht man fast nichts weiter zu sagen. Ja, ich will einfach nur hinzufügen, dass ich selber, als ich es gesehen habe, zum ersten Mal überrascht war, wie sehr es mich emotional nochmal anders ergriffen hat. Ja. Und deswegen ist es für Menschen, die Opern lieben und die nochmal staunen wollen, wie kann man dermaßen schön singen und das noch improvisieren, der sollte La Triviata sehen. Ich finde auch für Impro-Spieler, die Opern immer mal als Game improvisieren müssen, sollen da auch mal hingehen und mal schauen, sozusagen, wo das Ziel sein sollte, der Fähigkeit. Genau, da lernt man etwas Respekt, was ja nicht schlecht ist. Mhm. Und dann Ratibor zeigt Icke und Berlin. Das ist ja auch ein Gorillas-Klassiker, aber hier international. Also richtig. Auf Englisch. Ja, auf Englisch. Ich weiß noch nicht genau, die werde ich hosten. Ich weiß nur, dass ich 3 oder 4 Stunden in der Stadt unterwegs sein werde mit dem Cast, der spielt. Und mich davon beeinflussen lassen werde. Also ich werde das Konzept tatsächlich erst am Mittwoch nachher machen. Es kann sein, dass wir zum Beispiel was von einer Erfahrung berichten, die wir hatten. Ich weiß auch noch nicht, wo ich hinfahre. Das überlege ich mir alles noch. Es wird aber um Berlin gehen und es wird um den Blick von Menschen gehen, die nach Berlin kommen. Es werden, glaube ich, 2 Gorillas spielen. 1 oder 2 Gorillas plus 2 oder 3 Gäste. Und als wir das schon mal gemacht haben, haben wir viel mit Gegenständen gearbeitet, die Einzelnen mitgebracht haben, werden wir vielleicht auch machen. Also Gegenstände, die sie gefunden haben oder die sie gekauft haben oder so. Ja. Aber wir werden, wie gesagt, tagsüber in Berlin unterwegs sein und werden uns inspirieren lassen von der Stadt und das abends auf die Bühne bringen. So. Also Berlin von außen gesehen. Richtig. Durch die Brille durch von Fremden. Richtig. Dann der Donnerstag ist so ein bisschen der zweite Teil nochmal Bliss to Be, wie schon angekündigt. Ja. La Triviata, zweites Mal. Und Barbaras Bar, auch ein Klassiker des Festivals. Ja, stimmt. Wie lange spielt ihr das jetzt schon? Ein 4. Mal vielleicht. Also auch schnell erklärt, Barbara Kollegin von Gorillaz hat eine Bar und da kommen Menschen vorbei und es gibt Szenen in der Bar, es gibt Szenen außerhalb der Bar. Und so. Es ist sehr, sehr musikalisch, natürlich. Bei Barbara und bei Barbaras Bar assoziiert man es ja schon. Nein, weiß ich nicht. Wahrscheinlich assoziiere ich es nur bei Barbaras Bar. Muss ja nicht nur mit Musik zu tun haben. Aber es hat viel mit Musik zu tun. Und ich habe von, ich glaube, letztes Jahr haben wir es nicht gemacht oder irgendwann nicht. Aber vor 2-3 Jahren gab es mal eine Show, die legendär gewesen sein muss. Weil sie sehr, sehr emotional war und sehr berührend durch das Singen. Und es ist von meiner Seite, ich rede immer über diese Shows und kann sie immer nicht sehen. Ja, ich glaube, da wird es wieder so sein. An dem Donnerstag, weiß ich noch nicht genau, ich habe ja selber so ein bisschen meinen eigenen Sketch. Es gibt so, auch so Klassiker, wo man sagt, ja, das ist ein Klassiker. Wo ich selber sagen muss, ja, das ist das Schöne, das Festival zu machen und sich so viele tolle Shows zurechtzubasteln, dass es schwierig ist, dass man einiges einfach nicht sehen kann. Ich kann immer nur hören, dass es sehr, sehr schön ist, dieses musikalische Format. Dann geh auf den Freitag, oder? Ja. Da geht es wieder los mit Formaten und Our Lives ist es. Ja. Das ist Inmal und... Nein. Our Lives ist, ich weiß nicht, hast du es letztes Jahr gesehen? Das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Das ist ein Format, was ich mir ausgedacht habe. Ah. Dann verwechsel ich das gerade. Kann sein. Da geht es darum, dass 8 Kollegen aus 8 Ländern auf der Bühne sind. Ja. Und auch diese Show hoste ich. Und es gibt 8 Begriffe, die über dieser Show schweben. Habe ich gesehen, doch. Ja? Ja, habe ich letztes Jahr gesehen. Ah, und ich weiß, und du hast es auch noch produktiv kritisiert. Ich kann mich erinnern. Ja. Du hast, glaube ich, gesagt dazu, aber ich will dir nicht vorgreifen, aber irgendwie gute Grundidee, aber nicht ausgearbeitet. Aber wir müssen wieder hier kurz unterbrechen. Mal sehen, was jetzt rausgezaubert wird aus diesem Schrank. Letztes Mal war es ein Laptop. Diesmal kommt zum Vorschein gar nichts. Es war irgendwie ein Computer. Es war der Tresor, wurde geöffnet. ja, also Our Lives. Ich erkläre es erstmal, da kannst du ja sagen, wie du es fandst, oder ja. was dir näher ist. Es gibt 8 Begriffe. Ich weiß nicht, ob ich sie alle zusammenkriege. Arbeit, Weihnachten, Liebe, Essen, Stadt, Land, Tradition, Familie, sowas in der Richtung. Und diese 8 Begriffe habe ich als große Karten in der Hand und lasse jedem der anwesenden Kolleginnen und Kollegen einen Begriff zuordnen. Und die Idee ist, dass sie in dem Moment sagen, was ihnen dazu einfällt, aus ihrem Land. Sie sagen etwas und sie haben es dann in der Hand, eine Szene zu gestalten, wie auch immer. Entweder sie können selber ein Lied singen oder sie lassen ein Lied singen oder sie lassen ein Gedicht aufsagen oder sie lassen eine Szene spielen. Und ich habe deine Kritik so in Erinnerung, dass du gesagt hast, ja, gute Idee, aber nicht ausgearbeitet genug. Und deswegen, ich habe das teilweise auch so empfunden wie du, will aber nicht zu sehr eingreifen und will diese Spontanität einfach erhalten. Und Nadine Antler, die letztes Jahr da war, die hat mir eine Mail geschrieben danach und die hatte einen tollen Vorschlag. Und der Vorschlag war, ich soll doch die Kollegen untereinander sich interviewen lassen auf der Bühne. Und das werde ich machen. Ja. Das war echt ein toller Vorschlag. Weil dadurch mehr die Klammer da ist bei den Kollegen untereinander und dass sie vielleicht nicht so alleine, vielleicht standen sie letztes Mal tatsächlich ein bisschen zu alleine da und waren so ein bisschen auf dem Schlauch. So, aber noch ein Satz, bevor du das sagst. Ich fand trotzdem, dass es sehr tolle Szenen. Es gab auch Szenen, die haben mich dann, da dachte ich dann, das hat jetzt nicht so geklappt. Aber zum Beispiel diese Szene von Inba, wo die hatte, glaube ich, Familie. Dieses Familienfest, das war einfach großartig. Wo sie dann gesagt hat, bei uns im Familienfest, keiner kommt zu Wort. Und es ist ein großes Durcheinander. Und dann haben, ich glaube, da waren sogar noch 10 auf der Bühne, haben ein Durcheinander. Opa hatte Geburtstag und alle haben durcheinander geschrien. Es war total klasse. Aber jetzt du. Ja, also genau das, was du beschreibst. Also ich fand ja genau diesen Punkt sehr schön, dass diese Freiheit existiert, dass man sagt, okay, Freunde, ihr habt hier Begriffe, macht was damit. Mhm. Und da sah man so ein bisschen natürlich auch diejenigen, die dann relativ schnell in eine Struktur drüber werfen können und da was haben. Zum Beispiel Randy, der sehr schnell dann irgendwie auch aus der Erfahrung wahrscheinlich heraus sagen kann, okay, dann stelle ich mir so und sowas vor und bastel dann ein paar Begriffe in Szenen und jemand anderes setzt zwei Spieler auf die Bühne und ist froh, damit nichts mehr zu tun hat. Und ich glaube, diese, was Nadine sagte, ist genau, es braucht diesen Moment aus dieser Inspiration heraus, damit anzufangen und was mache ich daraus, wie geht es tatsächlich mir damit, weil das ist das, was fehlt, auch das natürlich interessant ist, wie ist Weihnachten in, weiß ich nicht, Kanada oder wie ist Familie in Israel. Und diese Grundinformation war dann nur dieser eine Spieler, der das kannte und wenn dieses Interview da ist, dann haben wir alle was davon und dann wird das nochmal umgesetzt. Freue ich mich drauf. Ja. Vor allem, ich finde es gut, das sollte ja auch diese Kritik sein, daran weiterzuarbeiten, dass das wieder ins Programm genommen ist. Und super. Also das, mal gucken, ob ich das, ich werde es wahrscheinlich auch nicht sehen können, aber ich lasse mir berichten. Sag mal, bist du nicht da? Oder? Ich bin die zwei Tage nicht da, ja. Es ist ein bisschen ärgerlich. Und aber die vier Tage davor auch nicht? Das Ganze im Vorgespräch schon gesagt, hier ist gerade viel los bei mir. Und, ja, klar. Das ist so ein bisschen, das ist sehr ärgerlich, aber ich versuche irgendwie jeden Tag, den ich kann. Meine Schwester ist zu Besuch, die muss dann auch mit. Du musst dich nicht rechtfertigen, Thomas, weil du es jetzt so oft gesagt hast. Genau, aber Montag geht nicht. Und das ist furchtbar, ist furchtbar. Ich leide sehr. Nur wusste nicht. Ja, gut, aber ich meine, es ist natürlich als Festival schon, wenn man das schon mal im eigenen Land, wollte ich schon sagen, in der eigenen Stadt hat und so viele Leute hier sind und so eine Unterschiedlichkeit an Formaten, das ist natürlich immer schade, wenn man das nicht mitnehmen kann. Ich darf an der Stelle vielleicht Klammer aufmachen für die Leute, die vielleicht sagen, ach naja, dieses Jahr gehe ich nicht so viel, dann gehe ich nächstes Jahr. Es wird nächstes Jahr kein Festival geben. Was? Nein. Sagst du mir jetzt, wo ich es nicht kann? Wir haben uns dazu entschieden, mal eine Pause einzulegen. Es hat mehrere Gründe. Erstmal wollen wir mal gucken, also ich persönlich muss ein bisschen aus diesem Stress raus, aus diesem nach dem Festival, vor dem Festival. Ich bin so manchmal ein bisschen müde geworden, dessen es zu machen und es hat sich bei uns jemand gefunden, der sagt, okay, ich gehe an diese Stelle. Und der andere Grund ist, ich sage gar keine Werbung mal, also wir werden jetzt 20 Jahre Gorillas, das ist bei uns nächstes Jahr so ein bisschen im Vordergrund, ja, dass wir sagen, okay, 20 Jahre Gorillas, wir stellen ein bisschen mehr die Gorillas nächstes Jahr mal wieder im Vordergrund und zeigen, was wir so gemacht haben in den 20 Jahren und so. Ich wollte das nur schon mal loswerden, dass man nicht nächstes Jahr denkt, ach, wäre ich mal letztes Jahr gegangen. So, das nur als kleiner. Okay, das heißt aber, macht eine Pause. Es macht eine Pause. Genau. Es macht eine Pause und soll dann aber auch 2018 wieder sein? Es soll wieder sein. Ich lege dich jetzt fest. Es soll wieder sein. Es sei denn, ich mache das, wovon ich schon immer träume, nämlich totale Karriere als Film- und Fernsehschauspieler. Das ist ja letztendlich mein großer Wunsch. Ich möchte Tatortkommissar in Berlin werden. Also. Gut, dann bist du entschuldigt. Aber ich glaube, es kommt nicht dazu. Ich warte schon so lange. Ich habe gehört, man sollte nicht warten für seine Karriere. Man sollte kämpfen. Nee, da täuscht du dich. Das ist, Warten ist das Einzige. Ja, das ist cooler. Jetzt geht der Fehler. Gut. Gehen wir mal noch zu Ende. Ja, ja. Improvision Song Contest ist wieder. Ja. Der ist auch, weil er Spaß macht. Ja, so ist es. Ja. Und Meta-Impro gab es auch letztes Jahr schon. Ja. Genau, von Maya. Ja, genau. Meta-Impro sagt eigentlich, es ist so ein bisschen, auch das konnte ich nicht sehen. Es werden dieses Jahr dabei sein Lee Inball und noch jemand. Ich weiß nicht genau wer. Ich glaube, das steht aber im Heft drin. Lee Inball, kannst du mal gucken, ob es drin steht? Und natürlich Maya selbst. Warum steht es schon fest und der Rest noch nicht? Da ist es, glaube ich, so. Steht es da? Wer noch dabei ist? Inball, Lee, Rama, Nikolas aus Melbourne. Ach, Rama auch noch. Die hat viel vor. Gilly. Und Gilly als Musiker. Da steht es fest, weil das ist das Format von Maya. Und ich glaube, dazu bedarf es eines großen Vertrauens untereinander. Und das ist absolut Mayas Entscheidung, wen sie da fragt. Und natürlich fragt Maya die Menschen, mit denen sie schon ganz, ganz lange zusammenarbeitet. Ich glaube, so ein Format machst du jetzt nicht mit jemandem, den du mal beim Festival triffst. Sondern ich meine, mit denen, die du jetzt da aufgezählt hast, die wir jetzt benannt haben, mit denen arbeitet sie schon so lange und verbindet eine Freundschaft und so. Und das ist im Titel schon angelegt, Meta-Impro, da geht es darum, was ist hinter den Spielern, was ist nicht nur nicht nur etwas Persönliches zu sagen, sondern sich zu reflektieren, warum bin ich Impro-Spieler? Also es ist die Metaebene, die drüber liegt. Und ich glaube, besser kann ich es jetzt nicht richtig beschreiben. Die, die letzte Mal da waren, das hat natürlich auch die Menschen gespielt. Also das Format, ich glaube, da kann man unmöglich hingehen, wenn man Impro nicht kennt. Ja? Da waren auch einige und die haben, was sollte denn das und so. Aber es ist ja toll, dass diese Reaktion auch mal kommt, dass man die Erwartungen völlig gebrochen. Ja? Und es ist eine Reflexion über das Tun an sich. Und das ist unglaublich toll, dass so eine Vorstellung auch dabei ist. Das brauchen wir immer. Ja. Und damit geht es schon auf das letzte Wochenende zu. Ja. Der 19. Es gibt, wie gesagt, das Just Improv, ja, in der Flüchtlingskirche. Da ist übrigens eintrittsfrei bei Just Improv in der Flüchtlingskirche. Und da werden Spenden gesammelt für die Arbeit der Flüchtlingskirche. Und es gibt eine Nachmittagsshow, Gurke Banane. Ja. Cash Cow, muss man nicht viel zu sagen, oder? Ja. Oh, den habe ich noch gar nicht gefragt. Nachher hört er jetzt den Podcast und vielleicht wird er in der Hand. Also Ben, wenn du das hörst, ich werde dich fragen, ob du spielst. Weil wir haben tatsächlich, Ben ist der einzige deutschsprachige Spieler, der da ist. Lustig, ne? Und Roland Trescher. Ja. Aber Roland kann an dem Samstag nicht, deswegen werde ich ihn gar nicht fragen können. Und ich kann im Grunde genommen nur Ben fragen, weil die Show soll auf Deutsch sein. Und ich hoffe, also, Ben hat Lust zu spielen. Gurke Banane mit Ben Hartwig. Können wir schon mal ankündigen. Ich hasse. Steht immer weiter fest. Ich lege hier dich fest im Moment. Genau, und dann kommt ein Special, worauf sich auch Makro schon gefreut hat. Hat er auch schon angekündigt. Ja. Almost Ibsen, ja. Und Peachless, wie hier drin. Ja, sehr, sehr lustig. Peachless, ja, heißt einfach Speechless. Genau. Also ohne Pfirsiche, ja, ohne Sprache. Komplett. Im English Theater. Ja, einmal ein komplett improvisierter Ibsen. Ja. Die sind ja sehr, also waren ja jetzt letztens, das dürfte ja Impro Embassy. Die muss wohl legendär gewesen sein, die Show. Oder hat Marco, glaube ich, gesehen? Ich habe die auch gesehen. Die war sehr, ja, gut. Ja. Sehr gut. Ich war mit Marco auch letztes Jahr im Januar in Amsterdam. Mhm. Und da haben wir genau ihre Ibsen-Show verpasst. Aha. Und hatten dann irgendwie 4 Tage lang Leute, die uns die ganze Zeit erzählt haben, dass das so toll war. Das war ganz furchtbar. Also, ja, die sind einfach tolle Spieler und ja, ich glaube, das wird sehr schön und ja, speechless genau das Gleiche. Ja. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nie geschafft, speechless zu sehen. Mal gucken, ob das an dem 19. dann endlich der Fall sein wird. Und dann Sprangridge im Merienhof. Machen wir jetzt, glaube ich, auch zum dritten Mal. Spielt mit der Sprache an sich. Und mit der Verständigung. Und da ist Leon für verantwortlich. Und ist ja was unser Festival jetzt schon durchzieht, immer mit ein bisschen anderen Titeln. Aber das Thematisieren, wie kann man mit Sprache umgehen, sich verständigen, ohne Worte, mit Worten, mit der schlechtesten Fremdsprache, das sind so ein bisschen die Klassiker. Ich kenne jetzt auch sein Konzept des Abends nicht ganz genau, aber es wird darum gehen. So. Und da kann ich noch was zu so mündlich hinzufügen. Da wird es eine Vorgruppe geben. Das ist Vorband. Ja, der Vorband. Sehr toll. Also wir haben Kontakte, die waren vor 2 Jahren schon mal da. Leute aus Victoria, Kanada. Students, das sind so 17, 18-Jährige, junge Erwachsene. Jonathan Argue, ich weiß nicht, ob du den kennst, von einer Gruppe aus Victoria. Der ist sehr, sehr engagiert, was sozusagen die Fortbildung seiner Students angeht. Die arbeiten viel in Kanada und wollen halt darüber hinaus das Europäische auch kennenlernen. Und der war mit teilweise denselben Leuten, die jetzt ein bisschen älter sind, und teilweise aber 9 vor 2 Jahren schon mal da. Und die nehmen hier Workshops bei der Camilla aus Norwegen und bei Björn von den Gorillas 4 Tage lang und werden an diesem Abend eine halbe Stunde auf der Bühne sein. Ich glaube, eine tolle Energie, weil die natürlich wahrscheinlich wahnsinnig nervös sein, wenn ich bis jetzt Jonathan gerade vorgeschlagen und gemeldet und der war total glücklich, hat gesagt, hey, das ist aber nochmal toll und so. Und das ist für die natürlich, glaube ich, ein toller Abschluss da vor vollem Haus, in mehreren 30 Minuten zu machen. Also da sieht man dann nochmal junge Menschen, die gerade Workshop gemacht haben und die, das ist ja immer so, das wird dann geil, weißt du, das ja, wird, ja, glaube ich, klasse. Die haben dann Lust. Die haben so eine Energie, ja. Und so eine Lust und werden so nervös sein und so. Das ist vielleicht die danach vielleicht sogar schwer. Ja, also das finde ich, ist, glaube ich, eine gute Lösung, dass man sagt, okay, dass die auch mal eine Plattform haben, sich dem normalen Festivalprogramm zu zeigen. Und parallel dann Show Nummer 5 an dem Tag noch Wishing Tree. Da hast du vorhin schon mal angesetzt. Ja. Ist ein Format von Rama, was sie schon seit längerem spielt. Und da ist es so, dass das Publikum Wünsche, Geheimnisse an einen Baum hängt. Und deswegen Wishing Tree. Und es ist die Überlegung zu sagen, naja, es soll nicht immer nur der Vorschlag sein beim Friseur und in der Sauna oder ich habe, sondern es soll tiefer gehen. Es sollen halt, die werden sich auch anonym, die Vorschläge, die man dort, das müssen wir glaube ich nochmal auch extra bewerben, müssen wir auch immer nochmal fragen, ob man das vorher nochmal bekannt machen muss. Also ich glaube, es wird so sein, dass während des, also wenn die Leute reinkommen, sie aufgefordert werden dazu, Vorschläge zu machen, aber eben tiefgreifende Vorschläge. Ich weiß nicht, ob es da eine Formulierung gibt von Rama, die vorgesehen ist, aber es ist eine Show, die basiert auf intimen Dingen des Publikums. So. Also wer seine Wünsche da loswerden möchte, genau, weil angekündigt ist, mit lässt die Wünsche des Publikums Wirklichkeit werden. Okay, also, okay. Wer dann sozusagen an der Stelle das Thema des Festivals lösen möchte, und zwar die Flüchtlingskrise, kann sich das da wünschen, dann sieht man das da gelöst. Ja. Es sind aber, glaube ich, nicht nur, es sind wahrscheinlich deswegen Wünsche, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach Erfahrungen sind, die dabei sind. Aber vielleicht stehen auch die Wünsche im Vordergrund. Hinterher sind wir schlauer. Ja. Und dann schließt das Festival am Sonntag mit der altbekannten, so ist es, geliebten Open Stage. So ist es. Alles auf die Bühne, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Genau. Und gehostet mal wieder vom lieben Lee und Rudi an den Tasten. Ah, sehr schön. Ja. Genau, das ist ein bisschen der Fahrplan der Woche. Ja. Ich würde mit dir gern noch 2 Worte zu den Biff Days verlieren, wenn du voll kannst. Gerne. Ich stehe mal wieder auf. Sehr gut. Biff Days sind auch dieses Jahr wieder, und zwar, es ist ja sozusagen, das ist dem einen oder anderen vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass da eigentlich noch so eine riesen Workshop-Schiene daneben läuft. Ja. Und was ist da Thema und Tenor dieses Jahr von den Biff Days? Also, wir haben wieder von der Struktur her zweimal eine Week und dreimal Days. Das am einfachsten zu erklärende ist das Showcase, die Showcase Week von Inbal. Es ist dasselbe wie das von Billa entwickelte Format. Es wird 4 Tage Workshop geben und in diesen 4 Tagen soll ein eigenes Format entwickelt werden und das Format wird am Samstag Nachmittag, das steht ja noch nicht drin, wird am Samstagnachmittag im Bühnenrausch gezeigt. Also den 19. Richtig, genau. Das ist dann eine öffentliche Veranstaltung. Und der Workshop mündet in dieser Vorstellung am Samstagnachmittag. Das zweite ist, die Week, die Biff Week. Die ist aber komplett ausgebucht, wo es um das Thema gehen wird, Borders, Limits, Liberty, im weitesten Sinne von den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern auf ihre Art und Weise thematisiert. Und das dritte sind die Biff Days. Bei den Days ist es so, dass sie gegeben werden von Maya, die Kleber. Maya hat sich, also wir haben die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer gefragt, überlegt euch selber etwas, was damit thematisch zu tun hat. Mara arbeitet mit der Grenze zwischen Publikum und Bühne, wird das thematisieren. Der Daniel aus Bogota, der auch Speechless spielt, also wir haben es den, Ich muss es ein bisschen relativieren. Wir haben gesagt, entweder ihr macht das oder ihr könnt auch etwas machen, was euch gerade am Herzen liegt. Ja. Wir wollten es nicht so einhängen auf Borders Limits. Der Daniel wird etwas machen, was mit der Bühne an sich zu tun hat, also mit der Bewegung auf der Bühne, mit sich, seinem Körper auf der Bühne. Das hat ein bisschen komplizierten englischen Titel, den ich nicht fehlerfrei jetzt... Sehr ausverkauft, oder? Nein, da gibt es, glaube ich, noch, bei ihm gibt es noch ein oder zwei Plätze. Und die dritten Days sind von Farah. Ja. Und da wird es sehr, glaube ich, sehr dicht gehen in die Frage, wie weit kann man inhaltlich, also um die Erfahrung mit der persönlichen Erfahrung mit Zensur, politische Improvisation, wie kann man das soziale und politische Geschehen auf die Bühne bringen. Es wird ja auch eine Podiumsdiskussion zum Thema politisches Theater geben. Wann ist die? Die ist... Gemeine Frage. Freitag oder Samstag Nachmittag. Die ist vor allem für die Leute vom BIF, die werden wir aber auch nicht ankündigen, ist aber erfahrungsgemäß so, dass da im Grunde genommen nur die auch bei der BIF Week und bei den Days dabei sind. Aber wir werden sie selbstverständlich öffentlich nochmal ankündigen. Da sitzen, werden drei auf dem Podium sitzen, die zu dem Thema was sagen. Ja gut, ist ja, also wenn das aber interessiert, also tauchen ja dann auch immer mal so einige, die üblichen Verdächtigen der Berlin-Öko-Szene auf. Genau. Ich fand die immer sehr spannend, die Podiumsdiskussion, deswegen tatsächlich hier als sozusagen nicht im Programm befindlichen Geheimtipp. Ja. Man kann da auch mal hingehen und sich, weil, also ich fand das ganz interessant, zum Beispiel viel über das italienische Impro-Theater gelernt auf so einer Podiumsdiskussion und so. Ja. Ich fand das immer ganz interessant, wer sich auch mal so ein bisschen außerhalb der eigenen Grenzen für Improvisationen interessiert. Ja. Finde ich auch. Es ist echt ein guter Termin, weil es halt das Theoretische auch mal bedient so, und auch mal darüber reden, was wir eigentlich machen. Es ist natürlich für uns und für die da sind, beim Festen, die auch unterrichten, kannst du dir vorstellen, mal extrem diese 10 Tage so dicht und so viel. Und im Grunde genommen würden wir sowas fast gerne noch öfter machen. Aber es ist auf der einen Seite halt das öffentliche Interesse nicht ganz so groß und auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder noch ein Termin und noch einen für dich. Aber das ist, finde ich auch, das ist ein guter Hinweis und gut, dass du nochmal darüber, dass du nochmal nachgefragt hast. Es ist ein schöner Termin. Ja. Okay, gibt es noch was zu den BIP Days zu sagen oder fehlt noch was am Festival? Ist noch, haben wir irgendwie was vergessen? Bei unserem jährlichen Plausch über die. Liegt dir noch was am Herzen? Ja, wir haben, als das Mikro noch nicht an war, hast du auch gefragt, was ist nicht so, ist jetzt vielleicht ein bisschen traurig, damit aufzuhören, aber es ist so, ich habe mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe gesagt, dass ich es toll fand, dass viele Gruppen dabei sind hier in Berlin, die am 12.3. spielen. Es ist gerade für den Tag die Vorbestellungslage noch sehr verbesserungswürdig. So. Und ich würde mir wünschen, dass die Berliner Impro-Gemeinde, die jetzt selber nicht spielt an dem Tag, ein bisschen mehr ihre Solidarität zeigt und sagt, okay, ich weiß zwar nicht ganz genau, wie der Abend ablaufen wird und ich gehe vielleicht zum Festival auch dann lieber zu leichteren, unterhaltsamen Shows. Aber, oder halt zu klaren Formaten. Ja, also ich weiß halt auch, dass Leute sagen, oh, das klingt spannend, weil da ist die Ankündigung spannend und die gehen dann dahin. Weil ich sag mal, als Impro-Spieler sich einfach eine Show anzugucken, du hattest das vorhin auch gesagt, glaube ich, auch noch off-record, dass das jetzt auch so ein bisschen aus den internationalen Festivals so ein bisschen Erfahrung ist, dass Leute dann sagen, okay, wir spielen jetzt und wollen gar nicht mehr so schauen. Was man immer nur sagen kann, was ich finde, doch geht gucken, also, weil anschauen ist immer auf jeden Fall nochmal eine gute Perspektive, aber natürlich irgendwo hinzugehen, wo ich nicht weiß, was es ist, fällt, glaube ich, für jemanden, der Impro dann doch etwas intensiver betreibt, schwieriger. Deswegen, wir versuchen nochmal irgendwie heraus, ich versuche nochmal aus dir herauszukitzeln, wer wann was wo macht bei Impro-Wilfer-Borders und dann versuchen wir da nochmal ein bisschen... Und zu motivieren. Und jetzt will ich aber noch was Schönes sagen, weil ein schöner Abschluss ist, dass ich Kontakt aufgenommen habe zu, haben so ein bisschen recherchiert, was gibt es in Berlin für Organisationen, die sich um Flüchtlinge kümmern und so. Und es sind doch jetzt 3, 4 Menschen, die an diesen Schnittstellen sitzen und sagen, okay, ich organisiere das, dass an dem und dem Tag eine Gruppe von 15 oder 20 Flüchtlingen kommt. Und das wird an dem Samstag so sein. Es wird in jedem Theater, wir verteilen das so ein bisschen, Es wird auch in jedem Theater oder in vielen Theatern auch größere Gruppen von Flüchtlingen da sein und kommen. Das freut mich sehr, dass da ein Interesse da ist und dass die, um die es geht, dann auch kommen und wir einen Kontakt herstellen zu denen. Und ja, das ist schön. Und als allerletztes noch, wir werden wahrscheinlich auch es gibt am Samstag, Sonntag, 19. und 20. ein Frühlingsfest in der Flüchtlingsunterkunft Tempelhof. Und da ist Leon so ein bisschen derjenige, der das jetzt organisatorisch in die Hand genommen hat. Und wir werden mit einem kleinen Ensemble höchstwahrscheinlich auch bei dem Frühlingsfest präsent sein im Tempelhof und werden Impro zu den Geflüchteten bringen. So. Spontanität gehört ja um die ganze Welt. Ja. Ja, schön, dass ihr das macht. Wirklich. Hut ab. Ja, danke. Danke dir, dass wir uns hier in Oslo haben treffen können. Ja. Und ja, dann wünsche ich noch eine gute Vorbereitung. Ist ja noch. Ja. Und wir sehen uns definitiv zum Festival. Würde mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns auch. Danke, Christoph Jungmann, für das Gespräch. Danke, und Thomas, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Sehr gerne, und wir werden berichten. Ja, schön.